Telekom Triple Fernsprecher Hasenheide, Höhe Karstadt an Radio Apogee. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Rechnung der Firma Friedhelm Kentler Direktvertrieb und Empfänger ist die Theaterbar in der Chausseestraße 35 in Berlin. Hier die Rechnung trägt folgende Aufschrift. Für folgenden Verkauf berechnen wir Artikel, Anzahl, Summe, Bruttopreis, Euro Gesamt und darunter wird aufgeführt CD, Anführungszeichen, unter der Sonne von Mexiko, Mini-CD, Predigt, Frau des Dracula, das Teegespräch, Märchenstunde, Fantasie, das Leben ist ESO, Postkarten, und das Ganze zuzüglich Versandgebühren. Unten ist dann der Bruttobetrag bzw. der zu zahlende Betrag aufgeführt. Beträgt insgesamt 20 Euro. Und darin sind 1,12 Euro bzw. 85 Cent Umsatzsteuer enthalten. Und ganz unten ist dann noch aufgeführt, bitte um Überweisung des Bruttobetrages innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug auf das unten angegebene Konto bei der Stadtsparkasse Hannover. Ansonsten, außer einem mit Edding auf einer Litfaßsäule angebrachten Spruch mit dem Text, warum muss der Sohn betteln? Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.